Sentino. Man, jeder macht auf Gangster. Die anderen auf Öko, Anti, dies, das. Ich mach mein Ding. Warum? Ich bin deutscher Hip-Hop. Sentino, 5 vor 12. Wer? Dieser Junge hier? Ja, dieser Junge hier. Ich schreibe einen Hit für jeden Penner da draußen. Bin berühmt als die Rapper, die schon länger da draußen sind. Deutschland gab mir ein Mic. Ich bin Carmen, die das Freestyle sie sein. Der King kommt von der East Side. Dann gebrochen Wochen, ich brauch höchstens eine Stunde. Schau dir die Top 5 an, ich bin der Schönste der Runde. Schreib dir 10 Texte in 60 Minuten. Viele Rapper machen ein Lied die Woche. Können ihr Cash nicht mehr gucken. Und sie rufen mich an, wenn ihnen ein N3 fehlt. 030512, SIN210. Junge, ich bin sowas wie ein Filmregisseur. Schneider Leuten eine Rolle zu und du willst es dran. Aber heute bin ich dran. Heute hör ich all die Beute nur kichern mit freudigen Gesichtern. Früher haben sie mich nicht mit dem Arsch angeguckt. Heute werden sie mit Wodka aus dem Glas angespuckt. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Ich finde Azad fresh, früher fand ich Savage best. Heute Olli, Banyu, Tone, Jones, Mumble, Hollaback, alias Razu, doch früher war Square One. KMC, jedes Lied vorbei, den Jungs Herz, Mann. Mein Homie Sertan und Manu Wazen, es in Aria, kein Front, du sagst es selten. Homie, ich hab viel vom Vector, Shake, Kubik, man etwas. J-Dick ist J-Big, er leidt bloß auf dem Textblatt. Eminem, Sarpi, ich fand der Typ Rap krass. Mir geht's um krass Rappen, nicht darum, wer jeden Stress macht. Jetzt kracht, Junge, denn Deutschrap ist tot. Ohne mich, ohne Witz, ihr wollt fettes Brot. Oder mich fickt alles, was war, denn jetzt kommt Senti. Sei so nett und kauf den Shit und lad ihn nicht als MP3. Es steht 5 vor 12, die Uhr macht Tick-Tack. Änder deine Taktik, vergiss deutschen Hip-Hop. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst, du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst, du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Sentino, Sentino, Sentino, Sentino, Sentino, Sentino. Wer? Dieser Junge hier? Ja, dieser Junge hier. Scheiß auf Meinung, der Typ hat ein Problem, wenn er trinkt. Sagt nie mehr Party, aber geht ständig hin. Ihr denkt, okay, denn er spinnt. Doch für mich war das Hip-Hop. Sich daneben, daneben benehmen in einem Strip-Club. Ich weiß, ich kenn ziemlich oberflächlich. Aber für kein Lifestyle, der so perfekt ist. Will alles haben, was glitzert. Raus aus der Scheißwelt, rein in die Scheinwelt. Kaufrausch mit Kleingeld, ziemlich schwierig nicht zu sein. Mir war das Spiel zu viel, nicht ein wenig, ich mein viel zu viel. Das Land hofft jetzt, Handy macht den Job jetzt. Jeder macht sein Ding, außer Rap, teil die Fotze. Komm und tale, Bitch, doch nimm den Mund nicht zu voll. Außer wenn du gerade mal wieder ein Jara frisst. Drauf gekackt, was die Leute quatschen, my man. Ich wirf so heiß, dass die deutsche Flagge verbrennt. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst, du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Du siehst deinen Rucksack und du denkst an Hip-Hop. Oder siehst den U-Haft und denkst, du bist Hip-Hop. Fühlst dich aus wie Tupac, Boy, das ist nicht Hip-Hop. Fick euren Hip-Hop, ich bin deutscher Hip-Hop. Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop.